Kundgabe 5585. Empfangen durch Bertha Dodder am 24.01.1953. Das Los im Jenseits bestimmt der Wille des Menschen. Abgrundtief könnet ihr sinken, aber auch unermesslich hochsteigen und Seligkeiten genießen im Übermaß. Und beides ist euch freigestellt, in schrecklichster Qual oder in Glückseligkeit zu leben, ewiglich. Nicht ich bestimme euer Los, euren Zustand im geistigen Reich. Ihr selbst schaffet ihn euch in völliger Freiheit des Willens. Ihr wisset nicht darum, könnet ihr wohl einwenden dagegen und euch so die Verantwortung abzuwälzen suchen. Doch warum wisset ihr nichts? Weil ihr jede Aufklärung darüber zurückweiset, weil ihr alles als unglaubwürdig abtut, was euch an euer künftiges Los gemahnen könnte, weil ihr nichts wissen wollt. Und ihr werdet euch auch verantworten müssen dafür, dass ihr nicht anhörtet, die euch das Wissen darum zuführen wollen. Ihr werdet euch für eure eigenen Gedanken verantworten müssen, denn sie werden ständig angeregt durch geistige Wesen, so dass ihr schon allein gedanklich hingewiesen werdet und nicht falsch zu handeln brauchtet, also euch das ewige Leben erwerben könntet, auch ohne direkte Belehrung menschlicherseits. Ihr könnet leben ewiglich, weil euer Wille genauso gut recht gerichtet sein kann, weil ihr nach keiner Richtung gezwungen werden könnet und weil ich euch den Verstand gegeben habe, ihr also auch zum Nachdenken befähigt seid und diese Gabe nur zu nützen brauchet. Die Sünde und Boshaftigkeit ist ebenso wenig Zwang wie die Werktätigkeit in Liebe. Ihr allein bestimmet, was ihr tun und lassen wollet. Ihr allein bestimmet daher auch euer Los in der Ewigkeit. Der Hang nach unten ist noch sehr stark in euch, doch die Gnaden von oben können euch den Ausgleich geben, so dass ihr nicht zu fallen brauchet, sondern euch halten und auch langsam aufwärts schreiten könnet. Und keinem Menschen bleiben meine Gnaden versagt. Und gleich wie mein Gegner euch zur Tiefe herabzuziehen sucht, sind auch von oben Kräfte bereit, euch zur Höhe zu verhelfen. Und meine Liebe gibt euch nicht auf. Meine Liebe lässet nicht nach, euch zu sich zu ziehen. Und also habt ihr allein es zu entscheiden, wem ihr die Macht über euch einräumet. Und niemand kann für euch diese Entscheidung treffen. Aber seid ihr euch auch der Folge dieser eurer Entscheidung bewusst? Solange ihr alle Gedanken solcher Art zurückweiset, gehet ihr leichtfertig über die Folge hinweg. Aber sie ist ungemein schwerwiegend. Und dies solltet ihr Menschen bedenken. Ihr könnet nicht euch der Verantwortung entziehen. Ihr müsstet einmal Rechenschaft ablegen über euer Denken und Wollen. Und ihr werdet es bitter bereuen, leichtfertig jede Aufklärung abgewiesen zu haben. Denn ein jeder Mensch muss unwiderruflich das Los auf sich nehmen, das ihm sein Erdenwandel eingetragen hat. Ein jeder Mensch wird gerichtet nach seinen Werken und nach seinem Willen. Amen.